Blumen ganz allein. Küssen wollte ich sie und küssen, küssen, küssen wollte ich sie. Jedoch sie sprach, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien. Es sei vergebne mir, vergebne mir. Es sei vergebne, vergebne mir. Ich wartest doch und küsste sie. Küsste sie trotz ihrer Gegenwehr, trotz ihrer Gegenwehr. Und schrie sie nicht. Jawohl, sie schrie, sie schrie. Sie schrie noch lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, hinterher, hinterher, ja, lange, lange, hinterher.